Das Schema ist geübt und bekannt. Erst passiert etwas, dann entschuldigt sich Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mit salbungsvollen Worten und gelobt Besserung. We didn't take a broad enough view of what our responsibility is. And that was a huge mistake. It was my mistake. So war das auch im März 2018. Gerade war bekannt geworden, dass sich die britische Analysefirma Cambridge Analytica Zugang zu 87 Millionen Nutzerdaten verschaffen konnte. Erst hatte das Silicon Valley-Unternehmen versucht, den Skandal kleinzureden, hat dann aber die Resonanz in den Medien weltweit unterschätzt. Da halfen alle Entschuldigungsarien nichts mehr. So, this was a major breach of trust. And I'm really sorry that this happened. Das war ein großer Vertrauensbruch. Ich bedauere das sehr. Unsere Aufgabe ist es, die Daten unserer Nutzer zu schützen. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir es nicht verdient, den Menschen zu dienen. US-Politiker aus beiden Lagern reagierten irritiert bis verstört. Die Demokraten waren sauer, ob der Wahlkampfeinmischung durch Russland. Die Republikaner sahen ihren Präsidenten Trump in den sozialen Medien nicht richtig dargestellt. Bei einer Anhörung von Zuckerberg vor Politikern in Washington Ende April 2018 platzte dem republikanischen Senator John Kennedy der Kragen. O-Ton, ihre Geschäftsbedingungen sind nervig. Here's what everybody's been trying to tell you today, and I say this gently. Your user agreement sucks. Auch wenn Experten die Relevanz der gestohlenen Daten für Cambridge Analytica wenige Wochen später relativierten, der Datenskandal markiert einen Wendepunkt für das Unternehmen mit seinen 30.000 Mitarbeitern. Und es folgten immer neue Datenpannen. Zum Beispiel im September. Da hatten Hacker einen Weg gefunden, 50 Millionen Datensätze abzugreifen. Und im Dezember musste das Unternehmen zugeben, dass für 12 Tage unveröffentlichte Fotos von 6,8 Millionen Nutzern abgegriffen werden konnten. Der Aktienkurs des Unternehmens litt ebenfalls. Im Herbst war er um zeitweilig bis zu 20% eingebrochen. Was die Tech-Unternehmen des Silicon Valley noch viel mehr fürchten als gefallene Aktienkurse, ist die Einmischung von außen, sprich Gesetze, die die Politik im fernen Washington macht. Das Bild, das Facebook im Jahr 2018 abgegeben hat, fällt wenig schmeichelhaft aus. Viele Datenschützer fühlen sich in ihrem Urteil bestätigt, wie zum Beispiel Jenny Gephardt von der Electronic Frontier Foundation in San Francisco. Eine der wichtigsten Lehren aus dem Skandal um Cambridge Analytica ist doch, dass es den Nutzern vor Augen geführt hat, dass man Facebook eben nicht vertrauen kann. Wir brauchen Transparenz, Verantwortung und unabhängige Überprüfungen.